Setz dich doch hin, Todd. Verlass mich. Du machst dich ja ganz verrückt. Ach was? Hast du denn einen Versuch gemacht? Meinst du, ich hau gern hier rum? Nein, ich weiß schon. Also. Ich meine nur, was sollen wir tun? Wir werden bald Geld brauchen. Ich hab doch was. Komm nicht immer damit. Ich wollte ja nur sagen. Ja, schluck's runter, du hast noch nie gehungert. Nein. Das ist aber verstellt. Ich hab's nicht angerührt. Wer dann? Ich jedenfalls nicht. Bei Gott. Was ist? Da angelt einer. Wo? Am Ostpier. Nein. Doch. Aber da angelt doch nie jemand. Ja, schon. Bist du sicher? Allerdings. Das sagst du immer. Ich bin sicher. Denk nur an letzte Woche. Todsicher. Kannst du sein Gesicht sehen? Ah, es ist so dunkel. Woher willst du denn wissen, dass da einer fischt? Er raucht eine Zigarette. Lass mich sehen. Will ich anfassen? Ich sehe nichts. Blödes Weib. Ich sehe wirklich nichts. Ja, schau noch mal durch. Jetzt. Siehst du ihn jetzt? Er könnte. Da könnte was sein. Ach, da ist etwas. Ich sehe ihn ganz genau. Tod. Die Mut! Was sollen wir tun? Dafür sorgen, dass er verschwindet. Aber wie? Ich gehe runter. Was willst du ihm sagen? Ich sag ihm schon was. Ich sag ihm, dass er nie einer fischt. Ist ja auch wahr. Ja. Dass nur ein Narr dort fischen würde. Dann wird er schon gehen. Das ist es, was ich ihm sagen werde. Ja, sag's ihm, dann geht er bestimmt. Wahrscheinlich benutzt er einen Spinner, da fischt er weiter draußen. Bestimmt benutzt er einen Spinner, du wirst sehen. Aber wenn er mit einem Senker angelt... Der angelt nicht mit dem Senker, der hat einen Spinner, bestimmt. Er könnte aber auch mit einem Senker angeln, nah am Pier. Angelt aber nicht mit dem Senker. Er macht ein Stück Blei ins Vorfach und geht senkrecht runter und senkrecht drauf, direkt am Rand vom Pier. Sag das nicht, Todd. Es könnte aber sein. Ich muss immer dran denken. Ich weiß. Nacht für Nacht. Ich auch. Es könnte passieren. Es passiert aber nicht. Weil ich es nicht passieren lasse. Mach keine Dummheit, Todd. Versprich mir, dass du keine Dummheit machst. Keine Dummheit. Ich verspreche es dir. Rede mit ihm, dann wird er schon gehen. Ich rede mit ihm. Da gibt es ja keinen einzigen Fisch da unten. Wenn ich ihm das sage, wird er schon gehen. Siehst du ihn immer noch? Ja. Ganz deutlich. Aber zieh deinen Mantel an, es wird kalt sein am Wasser. Und nimm den Schal, der ist in der Tasche. Hier. Was denn das? Was? Das, was aus deiner Tasche gefallen. Da? Gib's her. Gott. Du hast es behalten? Ja, das ist nur ein kleines Kreuz an der Kette. Warum hast du es behalten? Weiß ich auch nicht. Du hast gesagt, nichts darf übrig bleiben. Nichts hast du gesagt. Warum hast du es behalten? Warum? Warum? Ich weiß nicht warum. Hast du ihn behalten und damit basta? Ich kann es so behalten, wenn ich will, oder? Ja, Todd, natürlich. Na also, hör auf damit. Gib endlich Ruhe, ja. Verzeih. Verzeih. Deine Mütze. Gib acht, Todd, sei vorsichtig. Schöner Abend. Ja. Schade, dass Sie nichts Besseres anfangen damit. Was Sie hier tun, ist Zeitverschwendung. Reine Zeitverschwendung. Ich habe gesagt, Sie verschwenden hier Ihre Zeit. Finden Sie? Allerdings. Mit was angeln Sie denn? Mit einem Senker. Mit einem Senker? Ja. Ein Stück Blei im Vorfach. Sie sind wohl auf Pollergas. Ja. Schon möglich. Zeitverschwendung. Reine Zeitverschwendung. Hier ziehen Sie keinen Pollergas. Hören Sie überhaupt, was ich sage? Ja. Hier gibt's keinen Pollack, hat noch nie welchen gegeben. Wenn Sie auf Pollack aus sind, müssen Sie zum Westpier gehen, da gibt's jede Menge Pollack. Aber hier nicht. Meinen Sie? Ja, doch, das ist ein sehr guter Platz für Pollack drüben am Westpier. Und schön windgeschützt ist er auch, dort fischen alle. Wenn Sie wollen, führe ich Sie hin. Nicht nötig. Macht mir nichts aus, ganz und gar nicht. Kann's nicht sehen, wenn man seine Zeit verschwendet. Ja, ja, schon gut. Stimmt was nicht? Die Schnur. Der Haken scheint irgendwo festzuhängen. Wüsste nicht an was. Da gibt's nichts. Da würde ich nicht so sicher sein. Rein gar nichts. Ah, da kommt er schon. Na bitte? Was habe ich gesagt? Kein halber Sardinenschwanz. Nur Ihr Köder geht drauf dabei. Ich hab noch. Nichts und wieder nichts. Wozu Köder draufgehen lassen, wenn nichts zu holen ist? Was für welchen nehmen Sie denn? Perlmutt. Packen Sie zusammen und wir gehen zum Westpier rüber. Letzte Woche, da habe ich einen mit einem Perlmuttköder zugesehen. Der hat ein halbes Dutzend Sechspfünder rausgezogen, ehe man sich noch hinterm Ohr kratzen konnte. Kommen Sie, gehen wir. Nein. Aber hier fangen Sie nichts. Macht mir nichts aus. Macht Ihnen nichts aus, sagt er. Er erklärt einem Angler, dass es nichts zu fangen gibt und er sagt, es macht ihm nichts aus. Was sind Sie bloß für ein Mensch? Mir gefällt's hier. Sie haben wohl nur einen Ausflug gemacht. Richtig. Warum denn überhaupt eine Schnur ins Wasser hängen? Weil mir auch das gefällt. Eine sehr starke Schnur, die Sie da haben. Ja. Warum so eine starke? Man weiß ja nie, was man damit rausholt. Was meinen Sie damit? Tang. Und anderes Zeug. Was für Zeug? Naja, man kann nie wissen. Sieht mir nach einer verdammt starken Schnur aus. Ist es auch. Viel zu stark für Pollack. Ja. So was von Schnur. So eine habe ich noch nie gesehen. Nicht für Pollack. Naja, angenommen, nur mal angenommen, ein Walfisch käme hier reingeschwommen. Sie können natürlich sagen, hier kommt kein Wal rein. Das können Sie natürlich sagen. Aber darauf schwören können Sie nicht. Sie können nicht die Hand auf die Bibel legen und schwören, dass unter gar keinen Umständen jemals ein Wal hier reingeschwommen kommt. Und kommt dann tatsächlich einmal einer hier reingeschwommen, wie sitze ich dann da? Mit einem lausigen Nylonfaden in der Hand. Sind ein Fremder. Nicht wahr? Nicht da, wo ich herkomme. Und woher kommen Sie? Oh. Von da und dort. Sie sind wohl auf einer Reise. So könnte man sagen. Wie weit soll denn die Reise noch gehen? Weit genug. Bleiben Sie lang hier. Kommt drauf an. Auf was? Auf dieses und jenes. Und warum sind Sie hierher gekommen? Um zu angeln. Aber warum hier? Mir gefällt's hier. Wüsste nicht, was einem hier gefallen könnte. Leben Sie hier? Allerdings. Wo? Da oben, wo man das Licht im Fenster sieht. Das ist mein Haus. Ein hübsches Haus. Das geht so. Nicht sehr groß? Nein. Eher klein? Vermutlich. Sind Sie verheiratet? Ja. Ist sie eine nette Frau? Sie ist in Ordnung. Kinder? Hey, was soll das alles? Worauf wollen Sie raus? Und darf doch wohl noch fragen. Ja, aber... Sie sind hier jemand. Bin ich. Angesehen. Kann man wohl sagen. Viele Freunde. Ich bin beliebt. Wie schön. Beliebt und überall bekannt. Wer mich auf der Straße trifft, sagt guten Tag, Mr. Durkin. Mr. Durkin, wohlgemerkt. Durkin. Richtig. Durkin. Ja. Komisch. Und? Komisch, wie ein Name sich anhört, wenn man ihn sagt. Richtig sagt, meine ich, als Wort. Oder wie er aussieht, wenn man ihn hinschreibt. Sogar wenn man mit ihm ein Leben lang gelebt hat, dann fragt man sich, was? Wie man selbst aussieht. Wie man selbst sich anhört. Mr. Durkin, sagen Sie. Ich frage Sie, wer Sie sind, und Sie sagen Durkin. Was ist Durkin? Jedenfalls bin ich jemand. Ich genieße Vertrauen, ich kann überall Kredit bekommen, in jedem Laden, sogar auf der Post kann ich Kredit bekommen. Sie müssen zugeben, das heißt was. Ja, das heißt was. Auf der Post, ich kann Kredit bekommen, sogar auf der Post. Sie haben Freunde. Die jederzeit zu mir halten. Sie sind ein Glückspilz. Oh ja. Sie haben ein Haus, ja. Eine Frau, ja. Freunde, ja. Und Kredit auf so der Post. Es. Sie sind jemand. Das will ich meinen. Den Hafen habe ich natürlich nicht gebaut. Es ist sehr alt, es gab ihn schon vor meiner Zeit. Aber verschiedene Verbesserungen, die stammen von mir. Die Lampen zum Beispiel. Ich sehe keine Lampen. Meine Idee. Es war von Beleuchtung die Rede und ich kam auf die Lampen. Man war sehr angetan, man hat mir gratuliert. Man hat sogar davon gesprochen, mich zum Ehrenbürger zu machen. Aber daraus ist nichts geworden. Manchmal wird aus solchen Dingen eben nichts. Wie zum Beispiel aus den Lampen. Es ist eben das Geld, immer das liebe Geld. Ganz Ihrer Meinung. Geld spielt eine große Rolle. Sie würden Ihre Seelen verkaufen für Geld. Einer wie der andere. Und wer nicht? Aber ich kenne diesen Hafen in- und auswendig. Und ich weiß zum Beispiel, dass hier noch nie ein Poller gestanden hat. Nicht auf dieser Seite. Nie? Nie im Leben. Hier fischt niemand. Ich schon. Ja. Aber wer sind Sie? Ein Niemand. Ja. Das ist es ja, was ich meine. Sie sind ein Fremder. Sie kennen sich hier nicht aus. Ihnen muss man helfen. Ich dachte mir gleich, als ich Sie hier gesehen habe, das ist ein Mann, dem man helfen muss. Sie haben mich gesehen? Ja, von meinem Haus aus. Wie denn? Ich habe ein Fernrohr. Ich habe Ihre Zigarette gesehen. Ach so. Es ist ein sehr starkes Fernrohr. Anscheinend. Ich habe es am Fenster stehen. Und worauf ist es gerichtet? Der Angeklagte verweigert die Aussage. Was? Dieses Mal könnte was dran sein. Mal sehen. Da. Wieder nichts. Unbevölkert wie eine Kirche in der Hölle da unten. Sie würden besser zum Westbier rübergehen. Alle gehen wohl zum Westbier. Ja, alle. Dann bleib ich hier. Ja, hier finden Sie keinen Pollack. Aber vielleicht sonst was. Keinen Pollack und keinen anderen Fisch. Es gibt noch andere Dinge. Was für andere Dinge? Ruhe. Und Frieden. Wenn Sie auf Ruhe und Frieden aussehen, brauchen Sie doch keine Schnur. Oh, die Schnur ist gut. Wozu? Zur Beschäftigung. Von Beschäftigungstherapie haben Sie doch schon gehört, oder? Nicht, dass ich wüsste. Oh, bestimmt. Ganz bestimmt. In allen Zeitungen liest man davon, was die da machen mit den Leuten. Was für Leuten? Leuten aller Art. Großen und kleinen. Dicken und dünnen. Sogar solchen mit Bärten. Oder einem Holzbein. Habe ich selbst mal gesehen. Doch, von Beschäftigungstherapie haben Sie bestimmt schon gehört. Ist ja dauernd die Rede davon, auch im Radio, im Fernsehen. Haben Sie Fernsehen? Nein. Schade. Nur ein Fernrohr. Fernsehen sollten Sie haben. Na, kein Fernsehen. Aber ein Mann in Ihrer Position sollte Fernsehen haben. Dann könnten Sie die Sendung über Beschäftigungstherapie verfolgen. Haben Sie schon mal ein weißes Zimmer bewohnt? Nein. Könnte ich nicht sagen. Das sollten Sie sich mal vorstellen. Wenn Sie da oben sitzen und durchs Fernrohr gucken, sollten Sie sich das mal vorstellen. Eine weiße Wand da und eine weiße Wand da und eine weiße Wand da und eine weiße Wand da. Und kein Fenster. Das versteht man unter einem weißen Zimmer. Sie haben schon mal eins bewohnt? Das habe ich nicht gesagt. Außerdem ist das eine Suggestivfrage. Ich bin nicht verpflichtet, die zu beantworten, ohne Beratung mit meinem Anwalt. Glauben Sie ja nicht, dass Sie mir Suggestivfragen stellen können. Ich habe Anspruch auf Rechtsberatung, das lassen Sie sich gesagt sein. Ja, ja, schon gut. Halten Sie sich das immer vor Ihr Fernrohr. Lassen Sie mein Fernrohr aus dem Spiel. Schön, aber dann auch keine Suggestivfragen mehr. Ich versuche ja nur behilflich zu sein. Sehr freundlich von Ihnen. Ich hätte überhaupt nicht runterzukommen brauchen. Ich hätte dort oben sitzen bleiben und zusehen können, wie Sie Ihre Zeit verschwenden. Ich war nicht verpflichtet, herunterzukommen und Ihnen behilflich zu sein. Ich bin ganz gerührt. Ach, hören Sie doch auf. Aber warum sind Sie heruntergekommen? Um Ihnen zu helfen. Also, das finde ich faszinierend. Das gehört wirklich mit goldenen Lettern aufgezeichnet. Ein braver Bürger, ein angesehener Mann, ein jemand, der dort oben in seinem freundlichen Haus am Fenster sitzt und durchs Fernrohr blickt, unterbricht seinen unschuldigen Zeitvertreib, seine wohlverdiente Ruhe, zieht den Mantel an, lässt Fernrohr, freundliches Haus und nette Frau im Stich, um einem Nichts, einem Niemand, den er am Ende vom Pier sitzen und seine Zeit verschwenden sieht, zu Hilfe zu kommen. Das hat ja fast biblische Dimensionen. Es ist nichts als die Wahrheit. Aber ist es das erste Mal? Das würde ich gern wissen. Gab es schon mal einen solchen Fall? Einen Präzedenzfall sozusagen? Haben Sie das schon mal gemacht? Was wir fragen? Sie sind Ihnen peinlich? Möchten Sie mir lieber nicht antworten? Wünschen Sie es, mit Ihrem Anwalt zu sprechen? Sie haben doch sicher einen Anwalt. Nein. Das ist schlecht. Jeder sollte einen Anwalt haben. Vor allem jemand in Ihrer Position. In Ihrer Situation. Ich bin in keiner Situation. Aber das erste Mal ist es nicht, oder? Was? Dass Sie heruntersteigen, um jemandem zu Hilfe zu kommen, der hier fischt. Sie brauchen natürlich nicht zu antworten. Es ist Ihr gutes Recht, die Antwort zu verweigern. Ich habe sie nicht verweigert. Es ist nur meine Wissbegier. Für die bin ich bekannt. Mich interessiert eben, ob es einen Präzedenzfall gibt oder nicht. Sie wissen ja, dass wir Juristen einen großen Teil unserer Entscheidungen auf Präzedenzfälle stützen. Sind Sie Jurist? Nein. Aber Sie sagen doch... Da bitte. Immer gleich diese vorschnellen Schlüsse. Sie sind etwas nervös, wie? Ich bin nicht nervös. Schon gut. Ist ja auch kein Wunder. Ich wäre auch nervös, wenn ich Nacht für Nacht dort oben sitzen und durchs Fernrohr sehen müsste. Wer hat Ihnen denn gesagt, dass ich Nacht für Nacht dort oben sitze? Sie? Nein. Na ja, dann habe ich es mir wohl eingebildet. Aber wie auch immer, hart ist es schon. Beinahe so hart wie ein weißes Zimmer bewohnen. Wer sind Sie? Ein Niemand. Das glaube ich nicht. Bitte. Wir sind ein freies Land. Spielen Sie nicht den Harmlosen. Oh. Ich denke, jetzt habe ich was an der Angel. Sie sind ganz schön gerissen. Danke. Das könnte was Größeres sein. Sie wissen mehr, als Sie rauslassen. Das gilt für die meisten. Nehmen Sie nur all die Leute, die Ihnen auf der Straße begegnen und den Hut lüften und Sie als Mr. Durkin begrüßen. Die wissen nichts. Wovon leben Sie? Ich habe mein Auskommen. Sie haben Ihr Boot verloren, habe ich gehört. Durch einen Unfall. Trunkenheit, sagt man. Sagte wer? Die Leute. Sie sagen, Sie seien betrunken gewesen. Lügen. Bösartiges Geschwätz. Aber das sagen Sie. Es war ein Unfall. Wie dem auch sei. Es ist mir unerklärlich, wovon Sie leben. Ein Fischer ohne Boot. Ich habe Vermögen. Das finde ich gut. Was zum Teufel wollen Sie damit sagen? Erzählen Sie mehr. Gar nichts erzähle ich. Es dürfte nicht sehr viel bringen, da zu sitzen und durchs Fernrohr zu blicken. Was habe ich nur an der Angel, möchte ich nichts, wissen. Gar nichts. Fühlt sich ganz schön fest. Aber wenn ich Ihnen noch sage, hier, trotzdem, hier gibt's Sie nichts. Müssen zugeben. Ich sag Ihnen doch. Da hängt was dran. Stimmt nicht. Vielleicht ein Schatz. Na, sind Sie jetzt zufrieden? Ein tadellos erhaltenes Stück von einem Sack. Werfen Sie es wieder rein. Aber nein. Dann tu ich's. So. So. Das war nicht sehr klug. Immer noch klüger als hier zu angeln. Da muss noch mehr sein da unten. Was? Wovon reden Sie? Von diesem Schatz. Schatz? Sie werden noch staunen. Ein fetzen Sacklein. Ja, aber was ist drin? Nichts. Das wird sich zeigen. Probieren wir es nochmal. Nichts, nichts, nichts. Ab damit! ein Rat ist, lassen Sie es. Wer hört schon auf einen Rat? Warum gehen Sie nicht zum Westpier? Das haben wir doch schon lang und breit erörtert. Sie haben was vor. Finden Sie? Wenn Sie auf einen Rat nicht hören wollen, vielleicht hören Sie auf eine Warnung. Ah, Sie wechseln den Ton. Ich bin hier jemand. Ich weiß, das haben Sie schon gesagt. Ich habe Freunde. Ja, und auf dem Postamt Kredit. Man könnte fast sagen, ich bin der Hafenmeister. Aber nur fast. Und eines lassen Sie sich gesagt sein, Herumtreiber mögen wir nicht. Oh. Ein Wort von mir, nur ein einziges Wort, und Sie haben sich die längste Zeit hier herumgetrieben. Verschonen Sie denken wohl, ich mache bloß Spaß. Ich hoffe sehr. Wenn es darauf ankommt, habe ich ein oder zwei Minuten einen Polizisten hier. Dann nur zu. Jetzt ist aber wirklich was dran, glaube ich. So? Es hat ein ziemliches Gewicht. Sie haben sich nur verfangen in einem Felsen. Oh nein, es kommt schon. Seegras. Zu schwer. Lassen Sie es lieber. Nein, zu interessant, viel zu interessant. Komm schon, Schätzchen. Geben Sie es auf. Oh, nie und nimmer. Geben Sie es auf, hab ich denke gesagt. Nicht daran. Ja. Sehen Sie das? Ja, ein Messer. Richtig. Und jetzt hören Sie endlich auf, die Schnur einzuziehen. Ich kann nicht, ich muss weiterdrehen. Ein Reflex, komische Sache, diese Reflexe. Geben Sie die Angel her. Hände weg. Ich werde es Ihnen schon zeigen. Da! Jetzt können Sie Ihre verdammte Schnur suchen. Sie Hitzkopf. Ich habe Sie gewarnt. Sie hätten die Schnur nicht abschneiden sollen. Ich hätte es gleich oben gehabt. Nur noch ein oder zwei Fahrten haben gefehlt. Verschwinden Sie von hier. Und lassen Sie sich nie wieder blicken. Soll das eine Drohung sein? Sie haben mir gesehen, dass ich Gebrauch mache von dem Messer. Wenn Sie nicht verschwinden, gebrauche ich es auch gegen Sie. Sie Dummkopf. Lassen Sie mich los! Erst lassen Sie das Messer fallen. Dann... Oh, mein Handgelenk! Fallen lassen. So ist gut. So, jetzt setzen Sie sich dorthin. Teufel, ist das erholt. Tut er aber nicht. Sie haben Kraft. Sie würden sich wundern. Wir Boxer müssen immer in Form sein. Wir wissen ja nie, wann es plötzlich gilt, den Weltmeistertitel zu erringen oder so. Ich hoffe, ich habe Ihnen nicht wehgetan. Aber Messer kann ich nun mal nicht leiden. Und Sie haben mir eine prima Angelschnur ruiniert. Wenn Sie jetzt endlich verschwinden. Oh nein, jetzt ist meine Neugier geweckt, wie man so sagt. Hier, bitte sehr, noch eine Schnur. Genauso stark wie die andere. Der wohl ausgerüstete Angler. Bitte, gehen Sie. Abermaliger Wechsel des Tons. Jetzt wird gebeten. Ich suche Sie zu gehen. Geben Sie sich keine Mühe. Ich bleibe. Was haben Sie denn davon? Nichts. Überhaupt nichts. Dann gehen Sie doch. Sobald ich herausgezogen habe, was da unten ist. Wollen Sie Geld? Wenn Sie Geld wollen, das kann ich Ihnen verschaffen. Sagen Sie, wie viel? Bestechung? Nehmen Sie es, wie Sie wollen. Niemand weiß besser als Sie, dass ich ein aufrechter, tugendhafter, ehrlicher, vertrauenswürdiger, wahrheitsliebender, unbestechlicher Mensch bin. Nichts weiß ich. Wenden Sie sich an einen anderen mit Ihren Geständnissen und mit Ihren Bestechungsgeldern ebenfalls. Außerdem, wirklich, Kredit bei der Post. Ich werde schon fertig mit Ihnen. Das haben Sie eben erst versucht. Es gibt noch andere Mittel und Wege. Nur zu. Ich komme wieder. Sie verlassen mich? Ich warne Sie zum letzten Mal. Ich komme wieder. Und wenn Sie da nicht verschwunden sind... Nicht. Sagen Sie es nicht. Bitte nehmen Sie mir nicht die Spannung. Ist er weg? Nein. Oh, Todd. Was zu trinken? Ich brauche was zu trinken. Aber ich werde schon fertig mit ihm. Keine Sorge. Spinner? Nein, Senker. Hast du es ihm nicht gesagt? Er hört nicht auf mich. Will einfach nicht weggehen. Er weiß, dass da was ist. Woher denn? Ich sagte, er weiß es. Kraft hat er. Aber ich werde schon fertig mit ihm. Was willst du tun? Die Axt. Nein. Ich brauche die Axt. Nein, Todd. Was sein muss, muss sein. Versuch vernünftig mit ihm zu reden. Ich hab's versucht, ich habe alles versucht. Aber der ist stur, der rührt sich nicht vom Fleck. Der wird nicht aufhören, bis alles rausgefischt hat. Da musst du zur Polizei gehen. Bist du verrückt? Ihnen sagen, es war ein Unfall. Du wirst die mir natürlich sofort glauben. Aber es ist doch wahr, oder? Natürlich ist es wahr. Dann sag's ihnen, das ist die einzige Chance. Die Axt ist die einzige Chance. Nein, Todd, geh zur Polizei, sag ihnen, was passiert ist. Ich hätte ihn nur rausschaffen sollen. Weit raus! Bist du mal in den Leuchtturm raus? Aber du kannst doch alles erklären. Ich hatte kein Boot. Das war's. Wenn ich ein Boot gehabt hätte, war alles in Ordnung. Ich sage Ihnen, dass ich alles gesehen habe. Aber so schien die beste Stelle da unten. Mir macht es nichts aus zu sagen, dass ich alles gesehen habe. Du hältst den Mund. Ich gehe jetzt. Weißt du denn nicht, was dir dann blüht? Ich weiß nur, was mir blüht, wenn er ihn raufholt. Aber bei dem wäre es Mord, kein Unfall. Mord, Todd, du könntest nicht sagen, es war ein Unfall. Dafür würden sie dich hängen. Was meinst du, würden sie mit mir tun wegen des anderen? Bildest du dir etwa ein, sie glauben mir, dass es ein Unfall war? Ich weiß doch, wie die sind. Du hast doch Freunde. Ich höre schon den Sergeant. Jawohl, Durkin, ein Unfall, ganz wie sie sagen. Und deine Freunde? Ich habe keine Freunde. Das stimmt nicht, du hast viele hast Freunde. Hast du nie gesehen, wie sie den Hut vor mir lüften auf der Straße? Guten Tag, Mr. Durkin, das sagen sie, aber ich weiß, wie es aussieht in ihnen. Sie sind neidisch. Neidisch auf alles, was ich habe. Was hast du denn schon? Weißt du noch, wie sie gelacht haben, als sie das Boot verloren? Sie haben nicht gelacht. Und wie sie gelacht haben? Keiner hat gelacht, Todd. Und ihm haben sie es erzählt. Wem? Dem da unten. Wer ist er denn? Ich weiß es nicht. Wie sieht er denn aus? Ich kann sein Gesicht nicht richtig erkennen. Es ist schon zu dunkel. Er geht bestimmt wieder weg. Nein. Lass ihm Zeit. Von selbst geht er nicht. Aber ich mach ihn bald. Lass die Axt da! Nein. Ich lass dich so nicht gehen! Geh weg da! Todd, bitte! Geh weg! Herr im Himmel, lass es nicht zu. Ich flehe dich an, lass es nicht zu. Nein! Todd, warte auf mich, Todd! Oh, da sind Sie ja wieder. Freut mich sehr. Sie sehen, ich habe einen großen Fang gemacht. Ich sehe es. Nicht, dass es eine Überraschung für mich gewesen wäre. Ja. Warum auch? Eben. Sie haben schweres Geschütz mitgebracht. Ich hoffe, dass ich es nicht gebrauchen muss. Sie meinen, noch einmal? Was wollen Sie jetzt tun? Darüber bin ich mir noch nicht ganz klar. Es war ein Unfall. Weiter? Ich hatte nicht die Absicht. Ich bin ganz Ohr. Ich wollte ihm nur Angst einjagen. Erzählen Sie die ganze Geschichte. Ich würde sie gern hören. Es war ein Unfall. Sie werden anscheinend von Unfällen verfolgt. Ich kam hier runter. Er saß da und hat geangelt. Ich wollte ihm nur helfen. Aber er wollte sich nicht helfen lassen. Er wurde unverschämt, ja, unverschämt. Hat mich beleidigt, mich, was weiß ich alles genannt. Ich bin wütend geworden, da ist er auf mich losgegangen. Ich musste mich wehren. Er hatte ein Messer, verstehen Sie? Er hätte mich glatt umgebracht, wenn ich mich nicht gewehrt hätte. Aber es ist schwer. Wollte ich ihn gar nicht treffen. Er muss im Fallen mit dem Kopf aufgeschlagen sein. Muss sich den Hals gebrochen haben. Jedenfalls hat er sich nicht mehr gerührt. Ich habe noch versucht, ihn aufzurichten, aber er war bereits tot. Da habe ich es mit der Angst gekriegt. Hab nicht mehr weitergewusst. Aber ihn einfach liegen lassen konnte ich ja auch nicht. Und deswegen habe ich ihn. Naja. Und das ist alles? Das ist alles. Das ist also Ihre Geschichte. Und bei der bleiben Sie auch. Es ist die Wahrheit. Todd? Todd. Hallo, Mrs. Durkin. Sie sind doch Mrs. Durkin, oder? Willkommen in der Runde. Todd Durkin, Sie sind ein Lügner. Überlegen Sie sich, was Sie sagen. Ich weiß genau, was ich sage. Ich nenne keiner einen Lügner. Ich Ich nenne Sie einen Lügner. Sehen Sie die Axt hier? Die interessiert mich nicht. Höchste Zeit, dass Sie verschwinden. Ich habe keine Eile. Wie hieß er denn? Wer? Er. Weiß ich nicht. Nicht mal das. Nicht mal seinen Namen haben Sie gewusst. Er hat ihn mir nicht gesagt. Und als Sie seine Taschen durchsucht haben? Keine Papiere? Keine Papiere. Nichts? Nichts. Nur das Geld. Was für Geld? Das Geld, wegen dem Sie ihn umgebracht haben. Sie hören, was ich sage, Mrs. Dirk. Ich habe ihn nicht wegen Geld umgebracht, es war ein Unfall. Sie lügen, es war Mord. War es nicht, ich sage Ihnen, es war ein Unfall. Mord! Jetzt hören Sie mir mal zu. Dann erzähle ich Ihnen die ganze Geschichte. Ich denke nicht daran, Ihnen zuzuhören. Sie müssen aber. Nein. Er war jung. Erinnern Sie sich? Ist mir nicht aufgefallen. Er hatte gerade abgemustert. Hatte die ganze Heuer bei sich. Und hat Ihnen erzählt. Hat Ihnen erzählt, dass er mit seinem kleinen Vermögen nach Norden unterwegs sei. Hat Ihnen erzählt, was für Pläne er hatte. Hat Ihnen alles erzählt. Nichts hat er mir erzählt. Um den Hals trug er ein Kettchen. Ein Kettchen? Mit einem Kreuz. So jung war er noch. Sie haben es in Ihrer Tasche. Los, holen Sie es raus. Wozu? Da. Sehen Sie? Woher wissen Sie das? Ich weiß alles. Sie hätten es wegwerfen sollen. Aber Sie haben es behalten. Sie hatten die Idee, es könnte Ihnen zu einer Art Absolution verhelfen. Ein Anflug frommer Gefühle. Und wer einen Anflug frommer Gefühle hat, kann kein ganz schlechter Mensch sein, oder? Also behielten Sie es. Hab ich nicht recht? Ich hasse Sie. Was zu erwarten war. Aber die Geschichte ist noch nicht zu Ende. Verschonen Sie mich mit Ihrer Geschichte. Mrs. Durkin, das ist die Geschichte, die Wahrheit und nichts als die Wahrheit, etc. Er saß da und angelte, ja. Soweit stimmt es. Und sie kamen herunter und sprachen mit ihm. Aber er war nicht unverschämt zu ihnen. Der Typ war er nicht. Er war eher ein sanfter Junge, freundlich und offen. Er hat ihnen von sich erzählt. Sie haben erst gar nicht so sehr darauf geachtet, bis er ihnen das Geld zeigte. Er wollte sich Zigaretten holen. Und dabei fiel ihm ein Bündel Banknoten aus der Tasche. Er war so stolz auf seine Ersparnisse, dass er ihnen alles zeigte. So einer war er. Ein sanfter, lieber Junge. Todd. Er hatte ein kleines Vermögen bei sich, jawohl. Ich glaube nicht, dass sie ihn gleich umbringen wollten, aber sein Geld, das wollten sie. Denn es sah nicht gut aus bei ihnen. Also haben sie ihn mit nach Hause genommen. Ihre Frau war nicht da, war weggegangen. Sie hatten den vagen Plan, ihn betrunken zu machen und beim Kartenspiel zu betrügen. Also holten sie die Flasche hervor und taten ihr Bestes. Aber er wurde nicht betrunken. Je mehr sie in ihn hineingossen, desto mehr schien er zu vertragen. Komisch, wie das so ist bei manchen. Am Ende hat sie die Wut gepackt. Als er sich mal umdrehte, haben sie sich von hinten an ihn herangemacht und ihm mit der stumpfen Seite der Axt den Schädel zertrümmert. Sie wissen zu viel. Viel zu viel. Als ihre Frau nach Hause kam, erzählten sie ihr von dem Unfall. Wie der arme Kerl sich betrunken und bei einem unglücklichen Sturz den Schädel eingeschlagen habe. Er roch ja auch nach Fusel und wie. Und sie haben sie überzeugt, dass es das Beste wäre, ihn hierher zu schaffen. Ich hatte keine andere Wahl. Und sie hat ihnen geglaubt. Sie glaubt mir immer. Sie hat ihnen sogar geholfen. Ich hatte kein Boot. Das hatten sie eingebüßt. Ausnahmsweise richtig. Und für das Geld? Dafür hatten sie auch eine Erklärung. Sie hatten Freunde, haben sie gesagt. Kredit bei der Post. Richtig. Also, dies war die beste Lösung. Die einzige. Denn hierher kommt nie einer. Nicht mal ein Fisch. Er hätte bis ans Ende aller Tage da unten liegen können. Wäre ich nicht gekommen. Wieder richtig. Ich weiß alles. Das haben Sie schon gesagt. Aber ich musste nicht kommen. Ich war nicht verpflichtet dazu, wissen Sie? Also das finde ich faszinierend. Das gehört wirklich mit goldenen Lettern aufgezeichnet. Ein braver Bürger. Das wohl kaum. Ein angesehener Mann. Nur ein bei jemand. Meinen Freunden. Ein Sie sind niemand. So bescheiden. Überlegen Sie doch selbst. Dieser brave Bürger unterbricht seine wohlverdiente Ruhe, seinen unschuldigen Zeitvertreib, um hierher zu kommen und sich die Mühe zu machen, das da aus dem Wasser zu fischen. Gleich werde ich rot. Das ist ja wie in der Bibel. Also so ist es direkt nun mal. Direkt um Mitleid zu kriegen. Das würde ich nicht sagen. Oh doch, mit Ihnen. Jetzt scherzen Sie. Ich kann Sie jetzt nicht gehen lassen. Das wissen Sie, oder? Hören Sie zu. Ich habe schon viel zu lange zugehört. Hätten Sie bloß schon früher zugehört. Ich dachte zugehört. Mir gleich, als ich Sie sah, das ist ein fauler Fisch. Fauler Fisch ist... Kommen Sie her. Und nein, ich will jetzt nichts mehr hören, ich habe Fall. Genug. Genug hören habe Sie. Ich gesagt. Sie. Nein, kein Wort mehr. Genug, hören genug. Ich krieg Sie. Oh. Sie sind wohl ein ganz schlauer Was? Will sich hinter der Frau verstecken. Kommen Sie vor. Was? Glatt wie eine Aal und gerissen, aber ich krieg Sie schon. Ich krieg Sie schon. Bitte. Ausgerutscht. Was? Jetzt hab ich dich. Jetzt hab ich dich. Tom. Da. Hör doch da. Auf! Und da! Da ist doch niemand! Was? Hier ist doch niemand. Wo ist er? Wo ist er hin? Hier war auch niemand. Keine Menschenseele. Niemand tot. Niemand.